Wir beginnen mit Johannes Borowski und seinem Werk Schergi für 7 Instrumente. Eine Aufnahme mit dem Ensemble Interface. Thank you. Thank you. Thank you. Johannes Boris Borowski, Schergi für sieben Instrumente mit dem Ensemble Interface. Es geht weiter mit Carola Obermüller und ihrem Duo Variabile für Flöten und Blockflöten, mit Karen Levine Flöten und Jeremias Schwarzer Blockflöten. Thank you. Duo Variabile für Flöten und Blockflöten von Carola Obermüller. Wir hörten Karen Levine Flöten und Jeremias Schwarzer Blockflöten. Als nächstes von Bernhard Weidner zwei italienische Fantasien für Violine und Chor: Das Jenseits und Die Insel. Eine Aufnahme mit Maria Grewink und dem Vianova Chor München. Die Leitung hat Florian Helgert. Thank you.

Thank you. Bernhard Weitner. Zwei italienische Fantasien für Violine und Chor. Das Jenseits und Die Insel. Wir hörten Marie Grewing und den Vianova Chor München unter der Leitung von Florian Helgert. Concerto Bavarese auf Bayern 2. Als nächstes mit einer Komposition von Christoph Johannes Weiß. Gespräch unter Freunden für Klarinette, Viola und Klavier. Wir hören das Iris-Trio. Thank you. Thank you. Christoph Johannes Weiß. Gespräch unter Freunden für Klarinette, Viola und Klavier mit dem Iris-Trio. Es folgt Musik von András Hamari. Schrei, Grido für Klavier mit Bettina Birkenkötter. Wir hörten von Andras Hamari Grido, Schrei. Am Klavier Bettina Birkenkötter. Und jetzt noch von Stefan Johannes Walter Hohe Lied auf die Gesellschaft, Betrachtungen des Zusammenlebens für Sopran und 7 Instrumentalisten. Eine Aufnahme mit Judith Ahrens, Sopran, und dem Ensemble für Neue Musik, Hochschule für Musik Würzburg. Die Leitung hat Andras Hamari. Thank you. Thank you. wie bisher zwingend. Thank you. Stefan Johannes Walter. Hohe Lieder auf die Gesellschaft, Betrachtungen des Zusammenlebens für Sopran und 7 Instrumentalisten. Mit Judith Ahrens, Sopran, und dem Ensemble für Neue Musik, Hochschule für Musik Würzburg. Die Leitung hatte András Haumari.